wunderbar, wie wir verstehen, dann kommt das Glück allein. Und wenn zwei, wie wir vereint durchs Leben gehen, das muss das Schönste sein. Zwei, wie wir, hab ich mir gedacht, sind doch gemacht, um das Glück zu finden. Wenn sich zwei so wunderbar wie wir verstehen, kann ihnen nichts mehr geschehen.